Kapitel 3 Thomson Motorkomponenten, Cornelius, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Rowe, Lester AG in Rohrbass. Ich hätte gern Herrn Heller gesprochen. Tut mir leid, Herr Heller ist gerade in einer Besprechung. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Ja, also es geht um ein Angebot von Ihnen, und zwar über